Bis vor nicht allzu langer Zeit hatte man angenommen, die ersten Säugetiere seien ausschließlich kleine, am Erdboden lebende, nachtaktive Geschöpfe gewesen, und ihre Vielfalt habe sich erst entwickelt, nachdem die meisten Lebensgemeinschaften der Dinosaurier hinweggefegt worden waren. Dann aber untersuchte man Pflanzenfossilien, die man zusammen mit Säugetieren aus Jura- und Kreidezeit gefunden hatte, und analysierte Form und Größe der Gliedmaßen dieser Tiere, um herauszufinden, wie sie genutzt wurden und welchen Belastungen sie ausgesetzt waren. Dabei zeigte sich, dass die frühen Säugetiere und Mammalia formis bereits vor der KPG-Grenze zwei wichtige Phasen der ökologischen Auseinanderentwicklung durchgemacht hatten, eine in der Jura und eine in der Kreidezeit. In der Jurazeit, vor 201,4 bis 143,1 Millionen Jahren, wäre Juramaia mit ihrem Gewicht von 15 bis 17 Gramm nur wenig mehr als eine AAA-Batterie nicht besonders auffällig gewesen, und die Untersuchung ihrer Zähne ergab, dass sie sich vorwiegend von Insekten ernährte. Die kräftigen Unterarme legen allerdings die Vermutung nahe, dass sie nicht angstvoll am Waldboden hockte, sondern auf Bäume kletterte und dort auf Augenhöhe mit den Dinosauriern lebte. Wie sich herausgestellt hat, brachte das Leben auf Bäumen den Säugetieren beträchtliche Vorteile. Sie hatten eine höhere Lebenserwartung und waren vor Gefahren, die am Erdboden lauerten, geschützt. Aber wenden wir uns einmal von Juramaia ab. Neuere Fossilfunde jurazeitlicher Säugetiere zeigen, dass die Tiere sich in unterschiedlichen Umgebungen fortbewegten. Auf Bäumen ebenso wie am Erdboden, in unterirdischen Bauten und sogar im Wasser. Ein anderes in Nordostchina gefundenes Fossil aus der Jurazeit offenbarte, dass es vor rund 160 Millionen Jahren unter den Säugetierartigen bereits Gleitflieger gab. An diesen bemerkenswert gut erhaltenen Fossilien konnten Wissenschaftler sogar die membranartige Flughaut erkennen, mit der sich die Tiere zwischen den Bäumen durch die Luft bewegten. Und nicht nur das. Luo und seine Arbeitsgruppe verglichen ihre Funde mit heutigen Gleitfliegern, die ausnahmslos Pflanzenfresser sind, wobei manche ihre Nahrung auch durch Insekten ergänzen, und nahmen eine detaillierte Analyse der Zahnform vor. Auf dieser Grundlage vertraten sie die Ansicht, bei den Gleitfliegern der Jurazeit habe sich, was die Ernährung angeht, eine neue Anpassung entwickelt. Demnach verzehrten sie junge Blätter, Zapfen von Nadelbäumen sowie das zarte Gewebe von Samenfarnen und verschiedener anderer Gewächse der Gymnospermenwälder, die die jurazeitliche Landschaft beherrschten. Luo formuliert es so: Die Wälder der Jurazeit boten den ersten Säugetieren ideale Baumhäuser. Und das nicht nur als Schutz, sondern auch als Nahrung im Rahmen der immer vielgestaltiger werdenden ökologischen Nischen der Säugetiere.